auf der Heide, über die der Wind fegt. Zwischen Wacholderbüschen und dem Birkendreier, wo du liegst ohne Grabstein, Rudi. Da sieht man einiges vielleicht anders als wir, die noch Lebenden. Die Neonazis zum Beispiel. Ja, sie gibt es immer noch, diese Bande, wie wir sie kennen, die ihre Mörderhymne grölt, mit brennenden Fackeln durch Tore marschiert, die rechten Arme ausgestreckt zum Hassgruß. Es sind nicht mal viele. Und sind sie nicht auch sowas wie Pappkameraden, die die anderen verdecken, die anders daherkommen als damals? Nicht mit Schulterriemen, knarzenden Stiefeln, bellenden Stimmen. Nicht mit Wagner und Marschmusik. Nicht stramm und steif. Nein, diesmal locker. Zivilgesellschaftlich. Tänzend beinahe. Zu Pop und Fun. Ihre Reden semantisch gesäubert. Statt Führerlieder. Statt Krieg, Eroberung, humanitäre Intervention. Statt Volksgemeinschaft jetzt Eigenverantwortung. Es ist die spezielle Variante bürgerlicher Herrschaft in der Leistungs- und Auslesegesellschaft. Längst haben sie Mehrheiten. Dagegen wir wenige, kaum noch bemerkt, nicht mal mehr verfolgt, geschweige gefürchtet, der Lächerlichkeit preisgegeben als ewige Loser. Ist das unser Los? Unser Los? Du schweigst. Eins muss ich dir noch erzählen. Heute in der U-Bahn stieg einer zu. Schwarzer Vollbart, Morgenlandkäppi, Rucksack dabei. Ist das ein Terrorist? Fragte ein Knabe. Sein Vater schwieg. Dafür sagte eine Frau mit Kopftuch, eine Polin oder Russin, dem Akzent nach. Nein, das ist kein Terrorist. Der ist vermutlich vom Zirkus. Da macht er Kunststücke mit Äffchen und Hunden. Und sie sang ein russisches oder polnisches Tanzlied. Die Leute in der U-Bahn, erst stumm lachten dann. Einige summen mit, klatschen den Rhythmus. Zwei Mädchen mit Schulrucksäcken tanzen. Sowas gibt es eben auch. Du lachst. Ich weiß, solche Geschichten gefallen dir, Rudi. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.